Der Appell an den Trotz. Jedem, dem der Lebenslauf misslang, und das ist der Lauf der Lebensläufe, glaubt an nichts als an den Untergang und bestellt im Voraus Kranz und Schleife. Alles, was er plante, blieben Pläne, Jahr um Jahr marschierte er am Ort. Ach, sein Ehrgeiz hatte falsche Zähne und am liebsten spülte er sich fort. Aber wenn er nun nicht wie die einen weinte, ach, wie schade, sondern wenn er statt wie sie zu weinen meinte, nun gerade. Aber er geht nachts gekränkt spazieren und in tausend Fenstern sieht er Licht. Die dahinter werden auch verlieren, doch ein Trost ist das für ihn noch nicht. Er erkennt, weil er im Dunkel steht, seine Trauer als die allgemeine. Zwecklos ist, dass sich der Globus dreht, irgendjemand hat ihn an der Leine. Sich zu retten riefe, nun gerade. Aber nein, sie spielen ohne Gage und ihr Drama ist kein gutes Stück. Auch nicht einer hat genug Courage, jeder träumt vom offiziellen Glück. Er verzweifelt in bescheidenen Grenzen und er sieht noch zu, wie er verdirbt. Er ist eine von den Existenzen, die schon lange starb, bevor sie stirbt. Ihr da! Unser Globus ist zwar nicht aus hochprozentiger Schokolade, aber ruft's im Chor mit mir, da klingt's lebendiger. Nun gerade!